Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben mal wieder eine Folge Netzstimmen und diesmal mit dem Norman Irion. Das heißt, ich habe ihn gar nicht gefragt, ob Norman oder Norman oder aber Norman, oder? Norman ist okay. Genau. Und aus der Schweiz, ich weiß gar nicht genau, woher aus der Schweiz, wo aus der Schweiz bist du denn? Oder wo Ich bist du sitze denn? zwischen Flughafen und der Stadt Zürich, in Wallisellen, so eine kleine Ah, okay. Ortschaft in der Agglomeration, verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Also egal, ob du fliehen willst oder dich in die Finanzwirtschaft stürzen willst oder ins Shopping oder wo auch immer hin oder ins coole Zürich, Genau. da gibt's, was ist das, linksrheinisch, da gibt's, das ist glaube ich Altstadt, ne? Da gibt es schon relativ hippe, so Ja, hippe Ecken, ne? Zürich ist krass. Zürich ist wie eine Großstadt, aber du so Berlin, aber du reisest immer nur 5 Minuten überall hin Ja, oder 10 Minuten nicht, Maximum. genau, du bist nicht eine halbe Stunde in stinkenden U-Bahn-Zügen unterwegs, Nein, du sondern bist im Sommer im schlenderst. Zug, der auf die Sekunde fährt und so. Das sind wir ja in Deutschland gar nicht gewöhnt. Ja, wir sind es gewöhnt, dass das Ding eine Viertelstunde Verspätung hat, damit wir es auch noch kriegen. Ja. Ich komme 5 Sekunden zu spät an die Bushaltestelle, ist der Bus Wobei, weg. das passiert mir in Deutschland momentan auch andauernd. Ich steige aus dem Zug aus. Rein theoretisch würde ich den Bus noch kriegen, aber der Bus fährt so pünktlich, dass der, ja, egal. Alles Aber klar. eigentlich fangen wir immer mit einer anderen Frage an, nämlich Norman, wer bist du und was machst du? Also ich bin Norman Irion. Ich habe gestern oder am 28. Oktober gerade Geburtstag gehabt, bin 47 Jahre alt geworden. Und ich habe einen relativ weirden Werdegang. Ich bin ursprünglich mal Maschinenmechaniker gewesen, habe dann im Verkauf gearbeitet bei Microsoft und bei Hewlett Packard und beides mal quasi eine Art Burnout gekriegt und habe dieses Forecasting nicht ertragen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit Kaltakquise im sogenannten Channel. The Channel sind so Partneragenturen von Microsoft und HP, die an Endkunden Computer und Software und Dienstleistungen liefern. Und für die habe ich Kaltakquise am Telefon gemacht, 8 Jahre lang, bis mein größter Also Kunde da kriegt man gesagt dann hat, kein Burnout davon. ich habe nur noch 72 Stunden gearbeitet im Monat. Okay, ja. Und habe quasi immer immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 9 bis 12 und von 2 bis 17 Uhr telefoniert, jeweils eine Stunde telefoniert, Zigarette geraucht, Stunde telefoniert, Zigarette geraucht. Okay. Und das 3 Tage lang. Und das habe ich 8 Jahre lang gemacht, bis mein größter Kunde dann gesagt hat, er macht jetzt Google Ads, das ist günstiger, einfacher, besser und effizienter als ich. Okay. Und er braucht mich nicht mehr. Dann habe ich gedacht, okay, wenn das geiler ist als ich am Telefon, dann muss ich das Dann. kennenlernen. Und Ja. hab ich da reingegoogelt, bin eigentlich ein Internetkind der ersten Stunde, habe aber das nie aus Business Approach gesehen, weil ich so aus der mechanischen Welt gekommen bin. Und bin dann ziemlich schnell eingetaucht in diese Google-Geschichte, habe mir dann eine Firma gesucht, für die ich akquirieren konnte. Das war eine kleine Agentur mit 3 Leuten. Und mit dem Chef zusammen habe ich dann so ein Seminar entwickelt, wo ich in der Schweiz 25.000 Teilnehmer hatte, wo ich immer erklärt habe, wie Google dein Freund wird, in so einem 3 Stunden kostenlosen Vortrag. Und das war quasi dann unser Lead-Magnet. Die Agentur ist in 8 Jahren dann auf 25 Leute gewachsen und kurz vor der Pandemie hat er sich dann aber entschieden, das alleine weiterzuführen. Und ich habe keine Verträge gemacht, dass ich irgendwie Anteile hätte an der Firma oder so. Und habe dann nach der Pandemie quasi wieder von null gestartet. Zwischendrin war noch geheiratet, ein Kind gekriegt und bin jetzt als SEO-Berater unterwegs oder habe einen großen Kunden, der ist Anwalt und Kanzlei in Zürich, die ich berate. Und sonst mache ich meine Website-Roasts. Also ich mache quasi viertel- bis stündige bis 20-minütige Videos, wo ich eine Webseite auseinandernehme und dort die Lücke erkenne, die die anderen nicht sehen. Obwohl meistens ist es für Leute aus dem Internet-Business relativ offensichtlich, dass herzlich willkommen nicht der geilste Einstiegssatz im H1 auf der Webseite darstellt. Ich krieg auch immer wenn irgendeiner, dann sehe ich irgendwie oben drin steht, herzlich willkommen bei der Webseite von, Genau. ja, und das sehe ich dann erstens schon nicht mehr und ja. Wir haben fantastische Produkte und Dienstleistungen und der Kunde steht im Mittelpunkt und so. Der Kunde als Ja, Partner. genau. Genau, und hat noch nichts wir sind gesagt, oder? die führende Punkt, Punkt, Punkt in bla bla bla. Genau. Wenn Also sie es wenn dann noch alle, als schreiben. wenn irgendein Mensch googeln würde, ich suche jetzt mal die führende Agentur für SEO in Zürich. Genau, genau. Googelt das irgendein Mensch, die Ja, doch, führende? SEO-Agentur, also führende SEO-Agentur googelt niemand, aber sie googeln natürlich SEO-Agentur Zürich, Ja. das schon. Ja. Oder? Und Was ich das ist ja immer natürlich. das Witzigste finde, was immer, wenn ich mit einem SEO rede, das Beste ist immer, wenn ein SEO dir Spam schickt, du sollst sie buchen. Ja? Dann sage ich immer, warum musst du Spam schicken? Ja? Weil Weil halt ein. es müsste ja so funktionieren, wenn du gut wärst. Ich habe ja die letzten Jahre witzigerweise meistens Business Development gemacht für Agenturen, für kleine Agenturen, auch für andere Agenturen. Und komischerweise haben wir seltenst E-Mails gemacht oder auch mit SEO-Kunden gewonnen, sondern es war klassisch Networking, Anlässe, Messen, Events, weil einfach so SEO-Rankings, auch als SEO-Agentur, das bringt nicht so viele Kunden, weil die Kunden, die du brauchst, die wollen meistens zu, oder die du gerne hättest, die wollen zu einer großen Agentur, die gehen dahin aus politischen Gründen, weil der Vorgänger das auch schon ausgesucht hat und du willst einfach keinen Fehler machen, indem Ja, du was oder wir sind anderes eine große aussuchst. Firma, wir brauchen eine große Agentur, ja. Genau, wir können nicht mit einem Mann, Menschen zusammenarbeiten oder mit drei Leuten und so. Und dann auch mit drei Leuten für Suchmaschinenoptimierung oder für SEO-Agentur Zürich gefunden zu werden, ist natürlich ein enormer Aufwand, der Ja. enorm viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Und weil der Wettbewerb so hart ist in diesem, auf dieses Keyword. Ja. Ich habe zum Beispiel während dieser Zeit, wo ich diese Seminare gemacht habe, meine Webseite vernachlässigt. Und dann ist mir das komplett abgestürzt. Und weil Google mich jetzt als einmal da und jetzt abgestürzt gesehen hat, haben sie auch nicht vor, mich wieder brutal zu indexieren. Also es ist recht schwierig. Und die Zeit fällt mir einfach, meinen Programmierer quasi anzustellen für mich, dass er Content kreiert und dass wir da vorne ranken, bis das mal passiert ist. Nehme ich lieber das Telefon in die Hand und rufe jemanden an. Oder mach heutzutage LinkedIn mit ein bisschen Automation, was auch was bringt, ja. Du kannst, aber habe auch immer gesagt, wenn dich eine SEO-Agentur anruft, kaltakquise-mäßig mit ihrem Callcenter und sich nicht mit SEO finden lässt, ist das schon nicht optimal. Aber aus der heutigen Zeit, mit meinem heutigen Kenntnisstand, noch fast ja, seit 2005 selbstständig, kann ich es verstehen, dass man nicht die Zeit dafür hat als Einsteiger, weil man steigt meistens nicht mit irgendwie einem großen Sparkonto ein oder so. Ja, in der Tat, ja. Also ganz selten, dass einer sagt, ich bin jetzt so reich, ich werde jetzt SEO-Agentur, ja. Also Genau, ist genau. nicht. Nein, dann gibt man Kurse und bringt anderen Leuten in der Masterclass bei, wie man eine SEO-Agentur aufmacht, die 5 Digits macht im Monat. Genau, während man selber nur, Nichts ja, kann. genau. Mich hat kürzlich einer auf LinkedIn angequatscht, irgendwas mit Personal Branding, bla bla. Und dann habe ich dann gesagt, ich kann mal dein LinkedIn-Profil angucken. Und dann hat er noch mal irgendwas gesagt. Und dann sage ich, du, entweder ich gucke jetzt dein LinkedIn-Profil an, gebe dir mal ein bisschen Rückmeldung. Also das hatte ich auch schon gepostet. Ja. So, der quatscht mich da so komisch an. Und dann hat er gemeint, ja, okay, ich soll es mal angucken. Nein, Ja. das ist Also oft ihr könnt gerne furchtbar. den Post suchen bei LinkedIn. Also ich habe selten ein so mieses, also das Allerbeste an dem Profil war noch, der hatte irgendwie 40 Votes für seine Skills und von den 40 Votes für seine Skills, also für alle Skills, die er hat überall 40 Votes kommen, also plus minus. Und da waren 30, waren alle aus seiner Firma. Dann habe ich Cool. gesagt, naja gut, da war mal einfach eine Rundmail, ne? Hier ist die Liste, votet mal. Ne? Und dann habe ich Ja. gesagt, das ist ja total vertrauenswürdig, ja. Also, Ja. ja, und er macht das Ganze seit 2 Jahren und dann hatte er ein Gelb im Hintergrund vom Bild und ein Gelb oben in seinem Banner. Und Ja, es waren das zwei ist wegen verschiedene Gelb und es waren Aufmerksamkeit. noch zwei verschiedene Gelbs, ja, wo man dann sagen Ja. muss, Das ist ja Branding, also das ist Personal Branding at its greatest. Ja, wenn du mit zwei verschiedenen Kelbs, na egal, Hat er also irgendwo bei so. Nils Grabersdorf oder so, heißt der, glaube ich, LinkedIn-Experte gelesen, dass ein gelber Hintergrund der most eye-catching Hintergrund ever ist. Okay, Habe ich auch ah, irgendwo gelesen. dann lag es daran, ja. Eher habe ich aber auch nie nachgemacht. Nee, also würde jetzt zu meiner CI auch nicht passen, wenn es nicht zur CI passt. Aber gut, also Website Roast, jetzt muss ich zugeben, ich hab mir noch keinen angeguckt. Werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Aber wie gehst du da ran? Also wo guckst du zuerst hin? Was sind so die häufigsten oder wo wirst du am häufigsten fündig, was Leute falsch machen, wenn es um Findbarkeit via, ich glaube, man kann sagen, via Google geht, oder? Also Ja, Bing und so ein genau. Kram, obwohl Bing ja jetzt angeblich durch KI total geil geworden ist und Bing Nein, jetzt den Bach Bing runtergeht, ist toll also. für alte Leute. Bing erreichst du gut alte Leute, Rentner und Landwirte. Okay, Weil die kaufen sich einen Laptop im Mediamarkt und nehmen den nach Hause und drücken auf das Ding da, das Browserteil, und landen dann bei Edge und haben das Gefühl, sie googeln und sie sind bei Bing und sieht ähnlich aus und die merken das nicht, den Unterschied. Also nach dem Motto, ich google mit Bing. Ja, Die genau. googeln mit Bing, genau. Ja. Nein, das ist, ich beim Website Roast, ich gucke immer eigentlich auf den ersten Blick mal die erste Seite an, Startseite. Wie wenn mir irgendein Freund gesagt hat, hey, guck mal, www.xy.ch. Und dann versuche ich herauszufinden, ja, sehe ich denn auf den ersten Blick in den ersten 2 Sekunden, was der macht? Oder? Oftmals hat man Glück, indem sie eine Keyword-Domain ausgesucht haben, so Maler Meister Müller, oder? Dann weiß man schon, okay, das wird ein Maler sein. Und dann steht herzlich willkommen auf unserer Webseite, bla bla bla. Und dann moniere ich das als erstes. Wenn die erste Seite okay ist und auch Menüstruktur nicht irgendwie Produkte, Dienstleistungen oder so heißt, sondern wirklich was aussagt, dann gucke ich noch Call to Action, ob der drauf ist, ob eine Telefonnummer direkt sichtbar ist oder sonst eine Kontaktmöglichkeit angeboten wird. Das sind so, sage ich jetzt mal, die wichtigsten Punkte. Also, wo Dann, bin ich hier? Und ich weiß nicht, ich behaupte immer, ja, wo dass bin ich, was mache 99, ich, was kriege ich hier, oder? ja, genau, ich behaupte immer, 99% der Leute, die auf deiner Webseite landen, die wollen dich anrufen oder wollen wissen, wann du offen hast oder wo du bist. Ja, Genau, also genau. eigentlich wollen die möglichst schnell erfahren, also jetzt bei einem normalen, ich sage jetzt mal bei einem normalen Laden, ja, wenn man es mal von einem normalen Laden oder auch von einem Rechtsanwalt oder was auch immer. Ich will wissen, ist er bei mir in der Nähe? Macht er, ich sage jetzt mal, Familienrecht oder macht er Verkehrsrecht? Wie kann ich den jetzt am elegantesten kontaktieren? Ja, also Mail, Telefon, whatever, ja. Ja, das ist natürlich beim Anwalt, den du ansprichst, oder? Ist natürlich ein extremer SEO-Kunde. Der hat 50 Stunden investiert im Monat während 2 oder 3 Jahren und hat jetzt ein Ranking-Value von um die 10.000 Euro im Monat in der Schweiz. Das heißt quasi äquivalent zum Organic Traffic müsste er 10.000 Euro in Google Ads investieren, dass es sich lohnt. Also der hat relativ lange investiert, bis es sich jetzt letztendlich lohnt. Und wir haben ausschließlich Content gebaut, einfach Also Content-Strukturen gebaut. er hat in Content investiert, sozusagen. Genau, mit Search Metrics haben wir termvektororientierten Content geschrieben, dass du quasi ein SEO-Baum mäßig, ich habe so ein Video draußen mit SEO-Baum, wo ich sage, ja, du hast deinen Stamm, wo dann draufsteht Anwalt Zürich oder Anwaltskanzlei Zürich, und dann hast du die ganzen Äste mit den Rechtsgebieten und die Früchte sind quasi die Conversion-Punkte und die Blätter wären der Content. Und das muss ausgeglichen sein, dass du einen stabilen Baum hast. Und dann gibt es immer diese Leute, die sagen, ja, schreiben einen Blog. Oder? Sag ich, das kann auch eine Strategie sein für Longtail-Keywords, aber wenn du jetzt sowas machst wie beim Anwalt, dann ist ein Blog eher hinderlich, weil der so wirkt wie Efeu. Die sind dann qualitativ nicht so hochwertig, die Seiten, und ranken dann nicht und schwächen dein Gesamtbild. Also Und das Basis. heißt, das sind sozusagen Fachartikel zu den Schwerpunktthemen, Ja, die genau, wo man einfach sozusagen erklärt, alles. wir machen das, wir bieten das an, beantworten die Fragen, was kostet ein Anwalt, kostenlose Rechtsberatung. haben wir dann aufgelistet und fangen das ab, dass wir die überall hin verteilen, wo es kostenlose Möglichkeiten gibt für Leute, die nicht unsere Kundschaft sind. Und so wird das dann das Ganze verteilt. Technik muss natürlich in der Basis quasi stimmen, das Wurzelwerk. Wenn da irgendwas schief läuft, dann geht der ganze Baum ein. Und so sind wir da rangegangen mit einer relativ Genau, großen und die Repräsentation. Einzelseiten aber verlinkst du auch noch mal in sich quer, oder? Also praktisch, Genau, auf wenn du dich, also wenn du unterschiedliche sagst, wir Themengebiete. machen, ja. Obwohl ich sagen muss, da hätten wir noch Potenzial mit interner Verlinkung, weil der Punkt ist, wenn du halt in einem Rechtsgebiet ein Problem hast, ist auch von der Usability her für den Kunden das andere Rechtsgebiet eigentlich gar nicht relevant. Und so willst du dich eigentlich in jedem Rechtsgebiet als quasi kleiner Spezialist positionieren und versuchst dann, da diese EE-Themen abzuarbeiten mit Authority und Trust und wie heißt es, jetzt fällt mir das erste E nicht ein von EE. Von Eid. Ja. EE. Geht mir aber manchmal auch so. Das ist immer, wenn man gefragt wird, oder? Fast hätte ich gesagt, es ist das Alter, aber du bist ja halb so alt wie ich, hätte ich beinahe gesagt. Zehn Jahre jünger. Expertise, es ist Ex EE, ist Expertise. Expertise, Experience, Authoritiveness und Trustworthiness. Okay. Oder? Also, ja. Ex Da Expertise. legen sie Ja. wirklich Wert drauf. Ich habe schon gesehen, Seiten einfach abstürzen, weil der kein Google My Business Profil hatte, sonst nicht irgendwo Ja. eingetragen war und gar nicht nachvollziehbar war, dass der im Handelsregister ist, weil Ja. der sich immer irgendwie anders genannt hat, um möglichst viel abzugreifen. Und so hat das dann gar nicht funktioniert am Schluss, oder? Ja. Ich meine, das ist ja das Nächste, weil du jetzt gerade Google My Business sagst, die allermeisten Leute, und zwar auch, ich weiß nicht, ob du dich auch mit Restaurants befasst oder so, aber die allermeisten Leute landen ja nicht mal mehr auf der Seite des Unternehmens, ja, sondern wenn ich jetzt halt wirklich nur die Adresse haben will oder die Telefonnummer oder wissen will, sind die offen, dann kann ich das ja komplett mit einem Google My Business Eintrag abfangen, ja, und die Leute sehen das entweder auf ihrem Handy oder auf oder natürlich im Web, wenn sie suchen, und wenn sie eben über Google kommen, sehen sie das halt einfach sofort Genau. und kommen gar nicht auf die Webseite weiter, sondern klar, jetzt nicht mit Rechtsanwalt Zürich, ja. Also wer da natürlich den Google My Business Eintrag abfängt, der Ah, würde das ist schon oder cool, wer ja. in diesem. Aber da haben wir ja so schon ein paar Faktoren. Also wenn ich jetzt gerade das Thema habe, Rechtsanwalt Zürich, da kommt ja dann als nächstes, also auf der linken Seite, kommen ja dann diese Maps, oder vielleicht magst du doch mal so, dass die Leute, die das jetzt nicht so im Kopf haben, vielleicht magst du doch mal deinen Bildschirm teilen und ich schalte dich mal groß und dann Alles ich schalte klar. dich mal auf Speaker, dann ist es für die Leute, ja, also rechts, da kommen gar keine Maps, okay. Ja, komm, doch, kommen sofort Ah, unter da der kommt Google dann Ads, unten. unter den Ads, above the fold sind die Ads, wir sind bei Zoom 100% Ja. und above the fold haben wir nur Ads, Ja. also du Ja. kommst gar nicht, oder, ohne Google Ja. Ads. Ja. Dann Aber haben immerhin ist wir es jetzt diesmal sehr deutlich, hat da Google eins auf die Nuss gekriegt, weil das war ja eine Weile kaum erkennbar, dass es Anzeigen waren. Das stand dann so Ja, da ganz ändern sie die hellgrau. ganze Zeit, da ändern sie die ganze Zeit, was aktuell ist es relativ sichtbar, sage ich jetzt Ja. mal. Sie hatten es auch schon farbig hinterlegt und so, aber sie haben die Domain anders gemacht und hier da ein bisschen geändert, aber Oder naja. so super hellgrau hinterlegt, ja, dass man also kaum das gesehen hat, ja. Ja, sie bringen ja jetzt vor allem dann auch in der Mitte. Werden jetzt hier, so guck wegen Infinite Scrolling an, nein, Ja. ich bin am Ende, werden Ja. hier unten wieder Ads angezeigt Ja. und ich habe jetzt hier auch noch die Seite. Auf Ja. dem Handy geht es Infinite Scrolling, da sieht es dann wieder ganz anders aus, Ja. oder? Gibt es auch keine FAQs mehr. Die Ah sind ja, in okay. Deutschland auch schon aus dem Organischen raus bei Desktop, soweit ich weiß. Ich Und meine, die, ich habe oder heute gibt es irgendwas noch? Aber auf gesucht. dem Mobile sind sie definitiv draußen. Ja, wahrscheinlich war es auf Desktop, dass ich da was gesucht habe. Was habe ich denn gesucht? Irgendwas, da ging es drum. Nee, das war in Mobile. Und es war die Frage, was waren die Frage? Moment, vielleicht kriege ich es noch raus. Die Frage war, ja, darf das Personal im Hotel laut meine Zimmernummer sagen? Da hatte ich einen YouTube-Short gesehen, und es ist wohl in manchen Firmen in der Tat in manchen Ländern in der Tat untersagt, ja, dass der sagt, ach, Herr Irion, ja, Sie haben Zimmer 8, das ist gleich da hinten oder so, sondern er sagt, Herr Irion, Ihr Zimmer ist hier auf dem Erdgeschoss, ich habe die Zimmernummer umkringelt. Ja? Und das hatte ich gesucht und da kamen lauter Fragen, das war auf dem Handy heute Morgen und es waren lauter Fragen, die da kamen. Also auch in Deutschland ist es offenbar auf Mobile noch drin. Ja, genau. Ja, So, wenn du natürlich eine Türen, Frage genau, stellst, wenn du eine mobil Frage sieht so stellst, aus. bringt das Ja, schon. ja. Aber hier bringt das jetzt nicht, oder? Und da kommen relativ bald dann die Ads, Doch, ja. jetzt bringt das doch, bringt's doch Ja, wieder. bringt es wieder. Genau. Ja, das ist so ein ständiges ABCD-Spiel, ne? Also, dass sie da X Varianten ausspielen und gucken, was bringt am meisten. Genau, bei mir ist halt jetzt das Problem, dass ich das machen. Das Problem haben übrigens die meisten, die SEO-Kunden sein wollen, sagen, ja, nein, ist alles gut, oder? Ich Ja. werde ja hier tipptopp angezeigt, ich komme hier mit den Bildern und so, aber es ist dann nur auf ihrem Handy so und man merkt es gar nicht, dass man eigentlich gar nicht so gut sichtbar ist wegen der Personalisierung der Suche. Nee, man muss immer also der Auf dem Anonym-Tab ist, Gastmodus machen, ja. genau, der Anonym-Tab ist akzeptabel neutral, oder? Also wenn Genau, man schon einen Anonym. ich mache sogar jeweils hier einen Gastbrowser auf im Google Chrome, Okay. dass ich als Gast unterwegs bin. Dann ist noch quasi, der wird immer gelöscht, alle Cookies sind weg Okay. und sonst inkognito einfach. Da habe ich auch noch gewisse Übergriffe von Google, wo es sich gemerkt hat, was ich alles Okay. google und so. Aber es liegt an Okay. meiner Einstellung. Man kann das auch so machen, dass der Browser immer alles löscht. Okay, ja. Aber usability-technisch habe ich das nicht so. Ja, Auf jeden Fall okay. grundsätzlich gilt immer, wenn du dein Thema suchst und Ja. dann kommt Google Ads und hier unten das Local Pack, dann ist eigentlich Google My Business deine erste Quelle, die du optimieren musst. Also Ja. dann musst du gucken, dass dein Google My Business Profil läuft. Ich habe jetzt zum Geburtstag auch eine Initiative gestartet, weil ich das vernachlässigt habe, dass ich mal Bewertungen einsammeln gehe Oh ja. auf Google My Business. Da muss man einfach dranbleiben. Ich habe eine Ja. Fotografin, die macht Babyfotografie und Schwangerschaftsfotografie. Schwangerschaftsfotoshooting wird hier vorgeschlagen. Ja. Und dann kommt hier Google Ads und hier kommt sofort sie. Warum? Weil sie ganz intensiv ihr Google My Business pflegt und 214 Fünf-Sterne-Bewertungen hat. Und Nicht die hat eine schlecht. Wix-Webseite und das ist die erste Wix-Webseite, die sogar zu diesem Keyword Organic irgendwo auf der ersten Seite noch unterwegs ist hier mit Sonja Ruckstuhl. Und das mit einer Wix-Webseite, was man sonst fast nie sieht eigentlich. Ja. Das ist schon krass. Super. Ja. Und also da empfehle ich den Leuten halt immer, wenn einer dich lobt, ja, also da gibt es ja verschiedene Taktiken mit dem Einsammeln von Bewertungen. Die einen, also zum Beispiel als ich mein Auto gekauft habe, sind sie hergegangen und haben mir so eine Visitenkarte in die Hand gedrückt und haben gesagt, wenn ich sie bewerten würde und dann müsste ich das ausdrucken und mitbringen und dann kriege ich irgendwie 5 oder 10 € auf Öl oder irgendwas. Ich Okay, hatte dann cool, was ja. zu reparieren und habe gesagt, komm, zieh das lieber, ich will kein Öl oder irgendwas. Ich ziehe das lieber von der Rechnung ab oder so und habe das halt mitgebracht. Das ist ja das eine, also dass ich das jedem in die Hand drücke, das ist natürlich ein gewisses Risiko. Ja, ich weiß nicht, wie der Schweizer da drauf ist, aber der Deutsche, der motzt ja, also das ist ja praktisch, wenn Motzen, sage ich immer, olympisch wäre und Deutschland wird sich anmelden, dann würden alle anderen sich wieder abmelden, ja, weil sie sagen, keine Ja, Chance. negative Feedbacks kriegt man auch in der Schweiz umsonst und für positive muss man was tun. Okay, dann bin Also. ich beruhigt, dass ihr da ähnlich tickt. Aber das ist ein gewisses Risiko. Ich sage den Leuten immer, wenn jetzt einer kommt und sagt, Mensch, Norman, ja, das war ja absolut sensationell, das hätte ich nie gedacht, dass du dann sagst, boah, das freut mich total, dass du mich so lobst. Was mir noch mehr helfen würde, wäre, wenn du das hier als Google-Bewertung schreibst, ja, und mir Genau. bitte 5 Sterne gibst, weil 4 Sterne ist ja schon so, Ja, also, Genau. oder wie siehst du das? Also, lieber 5 oder lieber gar nichts oder 4 ist auch schon okay. Nein, also ich habe das immer so gemacht, dass ich den Leuten auch gesagt habe, für die Webseite, weil man braucht Referenzen und Testimonials. Und immer wenn man Kunden richtig glücklich gemacht hat, sollte man in dem Moment direkt seine positive Aussage auf den Zettel schreiben, mit seinem Namen drunter und dann sagen, nee, wirst du das unterschreiben, dass ich das verwenden darf als Referenz auf meiner Webseite. Dann hat man den Weg des geringsten Widerstands und er muss eigentlich nur sagen, okay. Ne. Und das Nein muss er dann begründen und das tun sie in der Regel nicht. Also Ja. wenn man das so macht oder Ja. wenn man auch das zweite Mal nach der Arbeit zum Beispiel hingeht, nochmal eine Besichtigung macht und der Kunde hat sich positiv geäußert im Vorfeld, bereitet man das vor schön, dass man es aufschreibt und sagt, guck, ich hätte es gerne als Testimonial mit diesem Foto verwenden auf meiner Webseite. Du müsstest nur noch hier unterschreiben, dass es für dich in Ordnung ist. Und so Gut, kann das man ist jetzt sogar aber als das. Heilpraktiker So kann man sogar als Heilpraktiker Testimonials auf seine Seite packen, die Heilversprechen enthalten. Aber das geht dann in der Schweiz unter freie Meinungsäußerung, wenn man belegen kann, dass das ein Kunde wirklich gesagt hat. Weißt du, wie das in Deutschland ist? Nein. Ich auch nicht. Aber ich denke, in Deutschland wird es ähnlich sein, weil das Recht auf freie Meinungsäußerung gibt es einfach. Und wenn jemand sagt, ja, ich hatte 20 Jahre Rückenschmerzen und jetzt bin ich da in Kraniosakraltherapie zu Frau Uschi Müller gegangen und die hat da mich angefasst und jetzt geht es mir total toll. Ich wüsste nicht, wie man das verbieten könnte in Deutschland. Aber wenn Also, sie halt liebe selber Leute, sagt, wenn ihr Medizinrechtler seid oder Medienrechtler oder Arzt, nee, was ist denn das? Medizinrechtler, ja, was auch immer. ja. Hier unten ist Platz für Kommentare. Sagt uns, wie das ist, weil das ist natürlich eine interessante Methode. Verrätst du, wie man in diesen Rankings, also ich hatte mal, ich glaube, es war das Einzige in der Art, ich beschäftige mich ja normalerweise nicht mit SEO, aber du kennst es, wenn man irgendwie was mit dem Internet zu tun hat, dann landet immer mal die eine oder andere Frage bei einem, ne? Und dann sagt man, ach, das probiere ich jetzt. Und ich hatte eine Osteopathin, glaube ich, und die war in der Nachbarstadt und dann haben wir halt einen Google My Business Eintrag gemacht und prompt war sie natürlich dann oben. Ja, weil vorher war sie halt irgendwo auf Seite 2, weil es in der Nachbarstadt irgendwie von Osteopathen nur so wimmelt. Ja, das war natürlich einfach. Ja, die Frage ist, wenn alle anderen Osteopathen auch so einen Eintrag machen, wie komme ich in diesem Geografie-Listing nach oben? Gibt es Du musst da. einfach besser sein als die anderen. Du musst mehr ausgefüllt haben. Deine Artikel müssen hilfreicher sein und aktueller. Du musst immer wieder was posten auf Google My Business. Natürlich die ganzen Verlinkungen. Name, Address, Phone muss überall stimmen, dass du im My Business und auf der Webseite und in der Gemeinde und im Industrieverzeichnis überall eingetragen bist und gleich heißt. Und dann kann man es eigentlich nur noch über die Bewertung machen. Und auch bei Bewertungen gilt natürlich, wenn der dich bewertet, nur schreibt, ja, war die Dienstleistung war total toll, dann muss man dem sagen, ja, schreib bitte, dass Suchmaschinenoptimierung und Google Ads und Webseite drin vorkommt, oder? Das ist dann wirklich, man muss dem Kunden quasi wie eine Vorlage schon schicken, dass die richtigen Keywords drin sind, weil die Keywords werden ja dann wieder angezeigt und dann sieht Google, ah, da wird in der Rezession viel Suchmaschinenoptimierung erwähnt. Und das bringt es dann Und das schlussendlich. bringt's, okay. Und du musst Also natürlich. du würdest, aber dann musst du ja fa faktisch jedem was anderes schicken, wobei gut, das macht dann ChatGPT oder Google Bard, oder? Also, dass man sagt, erzeug mal 28 Reviews, 5-Sterne-Reviews für eine SEO-Agentur Ja, das und mache dann. ich nicht, weil es nie, mir ist das alles, alle diese Abkürzungen sind mir zu wenig authentisch am Schluss. Okay. Nee, aber jetzt, Und also ja. du Theoretisch würdest. könnte man es so machen, ja. Gut, also du würdest jedem praktisch eine Vorlage schicken, weil du musst ja jedem eine andere Vorlage schicken, weil sonst schreiben ja alles Gleiche. Das Genau, wäre ja auch genau. schlecht. Genau. Ne? Das könnte man tun, um auch dem Kunden wieder quasi so, guck, hier kannst du eine aussuchen, Ja. eine Referenz, aber ich weiß nicht, ob das dann für den Kunden nicht auch zu abgebrüht wird, ob man sich dann nicht verscherzt mit dem. Weil der hat ja keinen Bezug zu dieser Google My Business Optimierung, sonst Ja. muss man das ewig erklären. Und wenn der überhaupt eine Referenz schreibt, ist schon geil, Ja. grundsätzlich. Oder? Ja. Und quasi, sage ich jetzt, wenn man gute Kunden hat und die haben auch ein gutes My-Business-Profil und ranken dich dann als Local Guide, bringt es natürlich auch wieder mehr, als wenn du eine erste Referenz von jemandem kriegst, der sonst keine Referenzen hat und keinen Fußabdruck. Oder? Also, wenn andere SEO-Experten mich zum Beispiel bewerten, bringt es massiv mehr, als wenn irgendjemand mit No Credits, wie meine Tante neulich, weil ich am Geburtstag einen Aufruf gestartet habe, hat mich meine Tante ganz süß bewertet. Und dann bringt die natürlich nicht so viel. Ja, Oder? in der Tat. Aber. Ich bin manchmal total überrascht. Manchmal kriegt man ja, also ich mache dann halt häufiger, schreibe ich Reviews für meistens Restaurants oder so. So eigentlich primär auch, damit ich mich selber erinnere, was ich da gegessen habe und was lecker war oder was ich vielleicht das nächste Mal. Ja, da schreibe ich dann, ah, das habe ich gegessen, jetzt nächstes Mal probiere ich das. Und nächstes Mal, wenn ich dann da bin, wird mir das dann angezeigt und dann weiß ich, ah, ja, gut, ja. Und dann bin ich aber manchmal total überrascht, wenn dann plötzlich Google sagt, deine Fotos sind 3,5 Millionen Mal angeguckt worden oder irgendwas. Wo ich dann denke, was hältst du davon? Das ist reines, was ist Für das? mich ist das Marketing Gamification, dass ich das mache mehr, dass ich motiviert bleibe und dass ich ein Local Guide Level 10 werde und ein Badge kriege und mich einladen lasse Ich und weiß so. gar nicht, was für ein Level ich bin. Wo Ich finde ich weiß auch denn nicht. Ich habe das? dann zwei, ich habe eben mit einem My Business Account, also mit einem professionellen Account von Google, wo Ja. ich die ganzen Apps habe und mit meinem Ja. privaten Gmail mal angefangen und Ja. dann habe ich irgendwann aufgehört mit dem Leveln von meinem Ja. Account. Ich bin Ich weiß irgendwo gar nicht, auf wo einem ich Level das. 5, auf einem Level 7 oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich das finde. Meine Daten in der Google-Suche? Nee, oder? Keine Nein, Ahnung. das ist ein Google Local Guide Programm, heißt es, glaube Okay. Ich dachte, dass das irgendwie ich. in Such gerade meinem Übersicht Local Guides da. Google-Profil irgendwo drin ist. Nein, es ist auf maps.google, es gibt extra eine Ah, auf Seite, Maps. Startseite von Ah, Local auf Maps. Guides. Okay, ja, Ja. stimmt. Du bist Stimmt, bereits stimmt. Local Guides, eigene Beiträge Ah, ansehen. so muss es Ich bin sein. Local Guide Level 5 mit 1304 Punkten. Okay, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber Keine Ahnung. Das habe ich jetzt einfach gegoogelt, Local genau. Guide. Und Ja. dann geht es auf, sagt, willst du Local Guide werden? Und wenn du dann Ah, dann anmelden findet man klickst, es. sagt es, Okay. du bist Ja. schon. Du musst nicht mehr extra. Also wir gucken auf der Startseite, wir gucken den Titel von der Startseite an. Da sollten die Keywords drinstehen, die unter denen man gefunden werden will und nicht das Keyword Willkommen, es sei denn, man verkauft Fußabtreter, auf denen Willkommen steht, oder? Genau. Nein, nicht mal dann, wenn Nicht mal dann, okay. man kann es einfach googeln, man kann es einfach suchen, herzlich willkommen, und dann sieht man, das sind nur Ja, Duden-Seiten und Rechtschreibungsseiten, wo es darum geht, wo es N und wie viel N wohin kommen okay. und so und ob man es groß oder klein schreibt und dann weißt du schon, du wirst damit nicht gefunden. Ich mache immer wieder die Abfrage und schreibe in Anführungszeichen herzlich willkommen auf unserer Website oder herzlich willkommen auf unserer Homepage und dann sieht man, wie viele Seiten das es noch gibt, die An das noch die, so schreiben. die noch dringend deine Hilfe brauchen. Das ist Ja, nein, das sind ja also. auch meistens sind es oft sind es auch Vereine, so Non-Profit und Ja. so. Man findet auch immer wieder Unternehmen, aber ich habe festgestellt, für Akquise sind die eigentlich eher schlecht, weil die selber existieren ja trotzdem. Ja. Und die haben mal eine Webseite gemacht, wo irgendjemand gesagt hat, du brauchst Scheine, und Ja. irgendwie macht er aber das trotzdem, weil er schon der Schreiner im Dorf ist seit 20 Jahren und eigentlich hat er gar keine Zeit mehr Arbeit zu erledigen und er hat gar keinen Bock auf Webseite. Also, Ja. das ist Wie dann kann schon man? blöd, wenn man. Ich habe viel solche Leute angeschrieben mit schlechten Webseiten und oftmals interessieren sie nicht mal gravierende Sicherheitslücken, wo sie Personendaten gefährden und so. Es ist ihnen einfach egal. Ja. Ich hab mal einen Handwerker hier im Ort gefragt, warum er eigentlich jedes Jahr an Weihnachten wieder so eine halbseitige Anzeige im Dorfmagazin schaltet. Und dann hat er gesagt, es ist ganz einfach, wenn ich die nicht schalte, dann ist nach 3 Stunden, sagt das ganze Dorf, der geht demnächst pleite. Ja, das Genau. ist der einzige Grund. Und es ist auch der einzige Grund, warum er wahrscheinlich eine Webseite hat. Und das Geschäft läuft auch so. Zumindest, man weiß ja nicht, was jetzt in den nächsten 1, 2 Jahren passiert. Ich höre in Deutschland, werden schon keine Privathäuser gerade mehr gebaut, weil sich's keiner leisten kann. Mal gucken, wie es weitergeht. Also vielleicht sind die Handwerker dann demnächst doch noch ein bisschen motivierter. Ja, Also ich habe einen Handwerker, dann geiles Beispiel, der hat ja. lokal einfach nur immer in seinem Kreisel, in seinem Dorf, alle die Plakate, die möglich waren, besetzen. Das macht er seit 20 Jahren und jetzt ist das der Schreinerkreisel. Und deswegen, also der macht sonst gar nichts, das ist eine einzige Marketingmaßnahme und der hat halt Glück und funktioniert. Oder? Und hat es ewig durchgezogen. Ich sage manchmal auch, ich mache immer das Beispiel, wenn du jetzt in Stuttgart oder vielleicht auch in Zürich Jeans verkaufst, ja, da kannst du alle möglichen Sachen machen, aber wahrscheinlich nimmst du am besten ein paar gut aussehende Menschen, drückst den Flyer in die Hand, ziehst den deine Jeans an, stellst sie an die Ecke und sagst, guck mal, die Jeans, die ich anhab, die gibt es da hinten. Mit dem Ja. Flyer kriegst du 5% Rabatt oder irgendwas und dann läuft das wahrscheinlich, ja. Abercrombie und Fitch Modell, oder? Irgendwas, ja, Die genau. haben immer eine halbnackte Menschen vor den Laden gestellt und sehr attraktive, hat Genau, super also ich funktioniert. hab das jetzt extra nicht zu sehr spezifiziert, ja. Es könnten ja auch Übergrößenmodels sein, ja. Hier gibt es Ja. Übergrößen-Jeans, da werde ich sofort abbiegen, ja. Dann diese Idee, so ein Contentbaum. Also ich habe das jetzt auch für jemand auch als Freundschaftsdienst gemacht. Da haben wir das dann als Blog realisiert, weil es einfach die einfachste Art war, die Sachen zu verschlagworten und untereinander zu verknüpfen. Aber das ist kein Blog, wo irgendwelche News kommen, sondern das war einfach die einfachste Art, den Content da reinzukloppen. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Dummerweise ist es so eine das ist nicht keine Wix-Page, sondern das ist von Jimdo. Und das hat von Hause aus hat das keine ordentliche Statistik. Da siehst du irgendwie die Top 10 Seiten und das war's. Ja, und da Ja, ist deine ansonsten. Statistik sollte immer Google Search Konsole sein für solche Themen. Ja, Weil ja. das ist der einzige Ort, wo du von Google einigermaßen verlässliche Informationen kriegst, Ja. wie deine Seite rankt, ob sie rankt und ob sie Ja. gefunden wird. Dort finde ich auch immer SEO-Potenzial. Wenn ich Ja. jetzt länger an Kunden arbeite, sortiere ich nach Impressionen, gucke, wo die Position zu tief ist und sage, okay, da brauche ich, Ja. entweder muss ich da Liebe investieren. Oder ich Ja. muss es wegschneiden und sage, es ist halt ein verdorrter Ast, der auf Seite 30, Seite 3 rankt bei Google. Und nach hinten, alles, Ja. was Jerry West, amerikanischer SEO-Spezialist, hat mir immer gesagt, er löscht regelmäßig alles, was nicht auf Position 1 bis 30 ist, nach der Zeit, wo er sich es vorstellt. Okay, Und ja. so macht er immer quasi wie Hygiene und gibt Ja. so mit den anderen Trieben gute Qualität weiter. Wie beim Baum. Und das ist echt erstaunlich, weil wenn du 5 Seiten hast, die du dir Mühe gegeben hast mit Verschlagwortung und allem drum und dran, und du machst 5 Blogbeiträge, dann hast du die Webseitenqualität im besten Fall halbiert. Im schlimmsten Fall hast du es noch schlechter gemacht. Und wenn man jetzt das überlegt, die schreiben aber regelmäßig 5 Beiträge. Dann hast du quasi so ein kleines Pflänzchen und rundum Efeu, Gebüsch mit Blog. Außer du hast wirklich Ahnung von dem, wie man einen Blog macht und du willst die Leute Longtail abgreifen. Aber sogar Chefkoch.de hat irgendwann gemerkt, hey, wenn wir 50 Rezepte haben mit Spargel, dann findet das gut. Der User findet es nicht mehr geil, Google findet es nicht mehr cool, weil Keyword-Kannibalisierung stattfindet. Wir Ne. müssen es zusammenfassen und allerbeste Dokument zum Thema Spargel machen, weil es braucht nur eins. Den kann man blanchieren, sortieren und so weiter und so fort. Das kann man alles auf einer Seite unterbringen und machen Ja. das geilste Dokument zum Thema Spargel ever, Ja. löschen alles andere und da sind die explodiert mit ihren Rankings. Dann haben sie wieder eine neue Agentur gekriegt oder einen neuen Chef. Der hat wieder gesagt, nein, ihr müsst pro Woche so viele Beiträge schreiben, so viele Rezepte Es ist müssen raus jede Spargelzeit, Woche. jeden Tag 5 Artikel. Ja. Genau, und dann bricht das wieder ein. Vor allem Also mit was diesen was Quality-Updates von Google. ja. Also du wirst jetzt gleich wahrscheinlich Herzrhythmusstörungen kriegen. Bei OGOK sind, glaube ich, keine Ahnung, inzwischen 6.500 Blogartikel online. Da ist also wirklich alles online, was ich jemals. Also ich hatte noch ein anderes Blog, das ich damals von 50 auf 1.000 Besucher pro Tag hochgeblockt habe, in anderthalb Jahren oder so. Und Und das waren aber noch, ja, das waren Netzurzeiten beinahe, aber wie auch immer. Und was ich da festgestellt habe, ist, also diese Longtail-Geschichten, da gibt's einen Trick, und alle, die bis hierher gehört haben, den verrate ich jetzt, diesen Trick. Und mich würde interessieren, was du von dem hältst. Also ich habe irgendeinen Treffer, einen Suchtreffer auf meiner Webseite, relativ weit unten irgendwo im Longtail, wo jemand eine Frage stellt. Und der landet schon bei mir auf der Seite. Allerdings blöderweise auf einer Seite, wo diese Frage zwar am Rande angeschnitten wird, aber nicht beantwortet wird. Und dann gehe ich her und nehme diese Frage, mache die zum Titel von einem Blogbeitrag, sage am Anfang, Leute, die das gesucht haben, die sind immer da gelandet, Link. Also ich verlinke die alte Seite. Und sag, aber die Antwort ist hier, und auf der alten Seite schreibe ich, hier landen gelegentlich Leute, die das googeln, aber die Antwort ist da drüben, und verlinke die neue Seite. Ja, Und mit 403 oder also nicht nee, mit einer einfach Weiterleitung, oder? Einfach nur nur verlinken ein Link, intern. nur ein Ja? internes Link oder Ja, ist sogar ein, natürlich, du ja, machst wie ein kleinen, du und ich machst kann dir schon Ast sagen, wie ein kleinen Unterast. ja, genau, und ich kann dir sagen, also ich verknüpfe praktisch die falsche Landestelle mit der richtigen Landestelle in beide Richtungen und nehme aber als Titel von der richtigen Landestelle wirklich eins zu eins, also so eins zu eins wie irgend möglich, die Frage, die jemand ihm eingetippt hat. Und ich kann dir sagen, nahezu, ich weiß nicht, die Top 5 oder Top 10 Artikel bei mir sind durchweg ausschließlich genau diese Artikel, also die, also wirklich Evergreen Content, der immer wieder abgerufen wird. Ja? Und wenn ich nicht zu faul wäre, wobei das kommt, der ist jetzt wahrscheinlich tot. Einer dieser Artikel war, was ist ein Retweet? Ja? Und gut, der heißt jetzt nicht mehr Retweet. Ja? Aber da hatte ich sogar so einen Zähler drauf von der VG Wort. Und wenn der ein bisschen länger gewesen wäre, hätte ich mit dem sogar VG Wort Tantiemen gekriegt. Ja? Ich hätte ihn nur irgendwie in der Länge verdoppeln müssen. Ja? Aber wahrscheinlich müsste ich denn jetzt umformulieren, was ist ein Repost? Ja, und dann würde es auch wieder funktionieren, vielleicht sogar. Was hältst du von der Taktik? Also, die bedingt natürlich, dass du unten im Keller, sage ich jetzt mal, irgendwelches Zeug liegen hast, was solche Querschläger, nenne ich sie mal, einsammeln kann. Ja, das ist natürlich grundsätzlich cool, aber man sieht es quasi an deiner Ranking-Verteilung, oder? Dass du auf der ersten Seite zu wenige wichtige Rankings hast, quasi auf der ersten Seite bei Google, und du rankst extrem mit kleinem Suchvolumen, also viel, viel Longtail. Und da bin ich überzeugt, dass Xovi, mein Suchmaschinenoptimierungstool, hier nicht alles abgreift, was das an Traffic liefert, weil Longtail ist Longtail und die Leute googeln jeden Tag was Neues, also jeden Genau. Tag sind Suchanfragen dabei, die Google noch Genau, nie gesehen ich hat, sage oder? immer, ich will die Leute gar nicht auf der Startseite haben, sondern im Ja. Idealfall sollen die irgendwo eingefangen werden. Und es ist eigentlich immer so, egal wo du bei mir bist, du findest immer den Weg, mich zu kontaktieren. Ja? Und dann, dass die Leute sich irgendwo, also ich behaupte immer, meine Startseite ist eigentlich das Unwichtigste. Ja? Klar, es muss so sein, dass wenn jemand ogok.de eingibt, dass er dann ungefähr findet, was ich mache. Ja? Und dann findet er halt mehr oder weniger, da wird er dann ab morgen oder ab heute Nachmittag dann auch dieses Gespräch finden. Ja? Aber, und du siehst in letzter Zeit, ich mache ja nahezu nur noch Video, ich mache ja nahezu, ich mache und Podcast, ich mache ja nahezu überhaupt keinen Content mehr. Ja? Und auch das Absurde ist, auch die Headlines von diesen Dingern hier, ja, die fangen schon Content, obwohl in den Artikeln überhaupt nichts steht. Ja, also Aber der Headlines null. von den Videos. Ja, nur die Ja. Video, nur die Video-Headline, das reicht dem Ja, schon. Also, Videocontent bringt es schon, ja, auf jeden Fall. ja. Und ich meine, Oder? mittelfristig wird es so sein, dass Google wahrscheinlich die kompletten Skripte mit KI generiert, und der wird dann auf ein Keyword, wenn ich jetzt hier Keyword sage, dann wird er Keyword finden auf dieser Seite, obwohl es nicht dasteht, sondern nur viermal erwähnt Weil sie worden es im Video ist. erwähnt, ja, sie machen ja ein automatisches Transkript, wenn du Ja. es auf YouTube hochlädst, im Ja. Hintergrund. Also es wird quasi schon Text-to-Speech Ja. automatisch gemacht bei Google. Ja. Problem, wenn du Schweizerdeutsch sprichst in deinen Videos, wie ich. dann ist es relativ schwierig. Und das, was ich jetzt spreche, ist so mein helvetisches Hochdeutsch, das Beste, was ich einigermaßen Das hinkriege, ist, ohne ich dass ich glaube, jeder geschwollen klinge. Hamburger ist dir sehr dankbar. Genau. Und wir haben hier, guck, wenn ich deine Seite jetzt angucke, OG, OK, oder? Ja. Was mir auffällt, ist diese, deine Seiten ranken alle diese mit dem Slash 2016, Slash 01, Slash 2006, Ja. Slash 10 und so weiter. Oder? Ja. Und durch das hast du natürlich einen sehr dünnen Ast gemacht, Ja. oder? Stell dir vor, quasi ein Ast, der heißt dann ogok.de slash, slash Twitter, Xing-Optimierung. Ja. Oder? Und unter dem hängen dann die ganzen Ja. Artikel, slash Xing-Optimierung, slash, wo finde ich XY, bla und Ja. so weiter. Das ist ja Dann gar ist es keine natürlich schon Absicht. thematisch von der Ja. Struktur her. Wäre das besser, Das ne? kannst du jetzt natürlich nicht mehr umbauen, aber dann ist es Nee. thematisch von der Struktur her geiler für Google, weil es sieht, ah, okay, das hat semantisch eine Nähe und du gibst ihm auch im Inhaltsverzeichnis in der Ja. Slash-Struktur eine Nähe und jeder Slash sollte quasi das Thema eins detaillierter in die Tiefe bringen. Das ist Und indirekt gegeben dadurch, dass ich es verschlagwortet habe. Also jeder Artikel, in dem Xing vorkommt, der hat auch ein Label Xing und über das Label. Aber aus irgendeinem Grund indexiert Google lieber diese Seiten. Und ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber manchmal kommt jemand und schreibt mir kurz und sagt, Oliver, das ist mir ja zuerst gar nicht aufgefallen. Das ist ja ein Blogger-Blog. Das ist Blogger. Das ist, ich habe Ah, da überhaupt krass. keinen Einfluss darauf, wie er das macht. Und aus irgendeinem Grund gefallen Google diese 2016-1 Seiten viel besser als die gehasht, also die mit den Labels, ja, mit den Ja, Themenlabels. weil es ist halt ein Blogger-System, gell? Mein Google Ja. kennt sich damit aus. Es ist quasi, glaube ich, von Google sogar ursprünglich gewesen. Ja, nee, die haben es Oder gekauft haben sie es gekauft? und ich hoffe, dass es das Vorletzte ist, was sie abschalten. Ja, und jetzt, du hast jetzt in letzter Zeit, ist dein Longtail-Ranking ist wirklich hochgegangen, vor allem seit dem letzten Core-Update. Okay. Oder jetzt im, Bin ich ja wann war beruhigt. das, im Oktober? Ja. Und da ist dein Online-Value oder deine rankenden URLs sind von 360 auf 480 gestiegen jetzt innerhalb von kürzester Zeit. Nicht schlecht. Aber die Ranking-Verteilung, da hat noch Potenzial. Und da muss ich jetzt gucken, ob die Top-10-Ergebnisse nachziehen. Und sonst halt wirklich mal Sachen, die nicht löschen oder veraltet sind, Ja. mal rausschneiden, wie so ein Gärtner. Ja, es gibt es Oder? natürlich zum Beispiel alles, was ich zu Xing-Gruppen geschrieben habe. Ja, das könnte man eigentlich alles wegschmeißen, weil es kein Mensch auch mehr sucht. Ja. Es gibt noch Suchvolumen, habe ich neulich gerade für eine Xing-Expertin geguckt und es gibt noch Suchvolumen. Die suchen noch. So, wo So sind die Xing Gruppen hin? löschen Wo und. sind die Gruppen? Dann mache ich einen Artikel, wo sind die Gruppen hin? Ja. Nein, also Ja, ich sage gut. immer, die Kleinen haben die größten Chancen, wenn sie pragmatisch vorgehen mit Google My Business. Ja. Und ich sage, ein Top 10 Google Ranking würde ich immer zuerst mit Google Ads ausprobieren, dass man sagt, ich versuche in meiner Region 10 von 10 Plakaten mit Google Ads zu bespielen zu dem Keyword auf die Landingpage, mit der ich ranken will. Ja. Und wenn dann die Kunden, also wenn die CTR geil ist auf die Ads, dann heißt Ja. es, die Kunden kommen auf die Seite. Und wenn die dann nicht dein gewünschtes Ziel ausführen oder dein Ja. Wunsch erfüllen, dich anrufen oder bei dir Ja. kaufen, dann brauchst du auch kein SEO machen. Und da sagen die Leute, ja, ich will kostenlos ranken. Sage ich, ja, nein, du musst so viel aufbauen, bis du dann irgendwann rankst. Und vor allem Google wird es nicht positiv bewerten, wenn die dich ranken haben lassen. Und dann als du wurdest gemessen und für nicht gut genug befunden und nach hinten gestellt, ist schlimmer als nicht gemessen worden zu sein. Und deswegen immer mit Google Ads die ganzen Geschichten zuerst testen, wenn man sich's leisten kann. Das ist auch ein Problem in der Online-Marketing-Branche. Bei mir kostet 24, 25, 30 Franken Also ein Klick. für das Keyword SEO. So SEO und Online-Marketing-Agentur und so Zeugs, oder wo halt alle Großen nur schon auf Prestige, weil sie müssen drauf bieten. Ja. Und dann nur mit Performance Max, weil sie ja Google-Partner sind mit Premium. Und wenn du Google-Partner bist mit Premium, musst du alles so machen, wie Google das gerne hätte. Und dann ist das vor allem gut für Google und für den Klickpreis, dass der überall hochgeht, oder? Totale Überraschung. Ja. Komisch, oder? So, so Ja. seltsam. Das heißt, haben seit Don't Be Evil abgeschafft wurde Das muss. und ersetzt wurde durch Do the Right Thing, ist das Ganze wesentlich schlimmer geworden, sage ich mal so, ja. Weil die haben nicht gesagt, dass sie the right thing für the shareholder tun und nicht für uns. Ach so, wer Ja. hätte das gedacht? Ist es immer noch so, dass so Lebensversicherung oder so die teuersten Keywords sind? Oder was sind so die teuersten Keywords, die man per Google Ads sich Also anbietet? Kreditbereich, also Studentenkredit und so, Krankenkasse vergleichen ist relativ krass. Also es gibt viele teure Keywords. Und vor allem sieht man so Ausreißer, wo es dann so von 4 Euro bis 100, sage ich jetzt, geht, oder? Der Klickpreis. Und dann weißt du, da sind viele Player drin, die entweder mit AdWords Express oder einfach mit automatischer Optimierung arbeiten, automatischer Klickpreis, und den Qualitätsfaktor von der Seite unterschätzen. Weil das ist ein Multiplikator, und wenn dein Qualitätsfaktor schlecht ist, musst du im Multiplikator mehr bezahlen, dass du die Position noch kriegst. Und wenn das automatisch eingestellt wird, sagt dir Google nie, hey, dein Qualitätsfaktor, scheiße, sollst du vielleicht mal überprüfen. Die sagen, hey, wenn du noch mehr Geld ausgibst, kriegst du 5 Klicks mehr. Also Aha. das heißt, um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn der Qualitätsfaktor deiner Webseite gut ist und das heißt der Nutzen für den, der geklickt hat und der liest was und sagt, ja, das war jetzt interessant oder der klickt dann noch weiter oder was auch immer, wenn dieser Qualitätsfaktor hoch ist, dann werden deine Anzeigen auch billiger. Genau, es gibt Ist das drei so? Ja, genau. Also Qualitätsfaktoren, das oder? heißt. Also wie ist der Umgang vom User mit der Zielseite? Ja. Erwartet der Umgang mit der Zielseite? Erwartete Klickrate? Die Zeit, wo die Leute auf deiner Seite bleiben? Wo Google dann festmacht, okay, hier ist alles in Ordnung. Die Ad passt deine Werbung passt zu deiner Webseite und zur Suchanfrage des Kunden, und der klickt nicht sofort zu und geht woanders hin. Dann ist Ja. dein Qualitätsfaktor meistens über 7, sage ich jetzt. Alles über 7 ist okay. Unter 7 könnte man, wenn man Zeit hat und die Muße, nacharbeiten. Genau. Aber es wird ja immer mehr weggenommen, dass man so Zahlen und Fakten überhaupt sehen kann in Google Ads, und wird alles mit KI automatisiert und so. Und ich bin deswegen auch selber, ja, nicht operativ mit Google Ads tätig. Mir ist so zu buchhalterisch, ich kriege das nicht organisatorisch nicht hin. Da muss man Leute haben, die das den ganzen Tag machen. Ja, das ist in der Tat ein ganz eigenes Business, Ja. Such-Ads. Das ist. Außer ich sage, so ein kleines Gebiet, ein Keyword hinterlegen, eine schöne Anzeigenkampagne schreiben mit 3, 4 Anzeigen und versuchen, den Klick manuelles CPC-Gebot zu finden irgendwo. Und dort dann mal mit hoch reingehen, mit irgendwie 3 € pro Klick, da gucken, wie weit das mal runtergehen kann, ohne dass die Klicks einbrechen. Einfach geografisch eingeschränkt Ja. im kleinen Umfeld. Gibt natürlich wenig Klicks, aber vielleicht eben die entscheidenden. Ja. Und Also ich so sage kann auch ein mal, kleines ich Unternehmen sag noch mal, mit jemand Google aus Ads Basel googelt nicht Anwalt profitieren. Zürich, ne? Also, oder eher nicht, Genau. ja. Eher nicht, außer er braucht einen Anwalt in Zürich, weil Gerichtsstand Zürich ist und so. Beim Anwalt gibt es diesen Fall noch. Ja, okay. Aber ich sehe ganz oft Ads aus Deutschland in der Schweiz, und die Leute wollen das nicht ausspielen lassen. Aber zum Beispiel, gut, super Beispiel ist Limousinenservice Zürich. Okay. Wird auch in New York angezeigt, auch wenn du gar nicht in New York irgendwie sein willst und deine Seite nicht auf Englisch ist, weil es quasi eine Option gibt im Google Ads, die heißt, ja, zeigt es auch Nutzern an, die in Kombination mit deinem Ort das an einem anderen Ort suchen. Okay. Oder? Also kannst du quasi Anwalt Zürich auf den Malediven googeln und wirst trotzdem angezeigt. Ja, okay. Und das kann natürlich durchaus vorkommen, dass Leute Anwalt Zürich suchen, aber du Ja. kannst dann halt entscheiden, ob das deine Zielgruppe ist. Ja. Übrigens, Ob du in der lieber Südsee sagst, Ads zu nee. schalten, ist sehr günstig. Ja. So auf dem Mauritius, Malediven. Für Best Lawyer oder bester Anwalt Werbung zu schalten, habe ich mal gemacht, als mein Anwalt in Urlaub war, dass ich gesagt habe, kann jemand sagen, muss einfach Lawyer googeln in der Schweiz, oder Best Lawyer musst du googeln, findest du mich sofort. Auch eine Machst gute Idee. nichts in Das der war jetzt Malediven. der ultimative Hack, ja, da wo du im Urlaub bist, Googlest du einfach berühmtester Mensch der Schweiz und dann findet er dich. Ich habe lange Zeit Ads geschalten auf das Schweizer Wort geile Sieg, was so viel bedeutet wie geiler Typ. Ja. Einfach Ja, nur zum zu zeigen, dass man auf alles Ads schalten kann, wenn es ein Suchvolumen gibt. Das musste ich aber erst erzeugen. Also ich musste wirklich Kollegen ansprechen, dass sie geile Sieg suchen und dann mich anklicken, meine Seite suchen und so. Und dann hat es geklappt. Ja, also die letzte SEO-Geschichte vom Krieg noch ganz am Schluss. Ja. Ich konnte ganz, ganz, ganz früher, konnte ich Leute final beeindrucken, indem ich einfach gesagt habe, sie sollen Oliver googeln. Oh, das ist auch cool, ja. Der erste Oliver. Ich war unter den ersten drei. Und dann kamen so Leute wie Oliver Kahn, Oliver Bierhoff. Ah, Dann es gab ist es mit noch Norman, mit. Online-Lehrer vom, nee, nicht Vermittlung, sondern irgendwas vor irgendwas. Und die hieß dann auch noch Oliver. Und dann irgendwann war es nicht mehr interessant. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wo ich da im Ranking bin. Aber Vor- und Nachname, da habe ich immer noch so 80% von den ersten zwei Seiten. Also, Ja. und wir wissen ja, Leichen versteckt man auf Seite 3, weil da kommt niemand hin. Ne? Ja, genau. Der Seite 2 reicht auch schon. Genau. Gut, Ja, Norman, super. vielen, vielen Dank. Ich danke Ähm, dir, also ich Oliver. glaube, viele, viele haben jetzt verstanden, was du mit No-Nonsense-SEO meinst. Ja? Also du nervst die Leute nicht mit irgendwelchen komischen, ich weiß nicht, was die SEOs sich da manchmal so an Modellen ausdenken, sondern Ja, gehst mit tatsächlich Multichannel, pragmatisch. wie heißt es? Online Marketing Attribution Modeling mit Multichannel Customer Journey und so, genau. Genau, da wo man dann gleich nach drei Sätzen Bingo schreien muss, weil die Bingo-Seite schon voll Ja. ist. Ja, Das vielen, vielen Dank. braucht man nur, wenn man Scrum hat. Ja, genau. So, liebe Leute, ausnahmsweise habe ich mir mal vorgenommen zu sagen, weil wir heute sowieso über Sternchen geredet haben und falls ihr mal abends an den Himmel guckt und da sind so viele Sterne, reserviert mir doch fünf oder reserviert mir zehn, fünf für wenn ihr Apple Podcasts nutzt oder fünf, wenn ihr Spotify nutzt oder fünf, wenn ihr ein anderes Podcast-Tool nutzt, wo ihr was bewerten könnt, dann freue ich mich, wenn ihr mir die zuwerft. Wenn ihr das bei YouTube hier seht, dann einfach den Daumen nach oben drücken, das reicht vollkommen. Oder Abonnieren, Glöckchen anmachen. ja, abonnieren, gebt mir eins auf die Glocke und was auch immer, genau. Ansonsten lebt lange in den Frieden, möge der Saft mit euch sein, bye bye.